herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 29 2007. Jawohl, und so weit fortgeschritten sind wir schon wieder im Jahr. Geht ja ziemlich schnell. Wenn das jetzt hier ein kommerzieller Podcast wäre, dann wäre jetzt wahrscheinlich mal wieder Zeit, irgendwelche Quartalszahlen so von sich zu geben, ja. Das brauche ich zum Glück nicht, ja. Es gibt keine Quartalszahlen, ich habe keine Einnahmen, ich habe keine Ausgaben. Naja, Ausgaben schon, aber das ist halt, naja, damit muss ich selbst leben. Ne? Aber naja, gut, okay, Google ist das so ein, sagen wir mal, die haben da ein bisschen mehr zu tun bei den Quartalszahlen. Und ja, die ganze Welt schaut natürlich dann immer hin, was passiert, ja, wie viele Wildkatzen hat Google jetzt neu gefunden. Nein, Quatsch. Die meinen natürlich, wie viel Geld sie umgesetzt haben. Und die letzten Quartalszahlen von Google wurden am 15. Veröffentlicht, und ja, das dürfte dann doch einige Leute ziemlich freuen, obwohl die Analysten, die kriegen sowieso nie genug, ja, in den Hals. Die sind eigentlich immer enttäuscht, aber alle anderen waren überrascht, und der Gewinn ist saftig, ja, 2,51 Milliarden Dollar Gewinn. Bei einigen löst das jetzt schon fast einen Wutausbruch aus, ja, wie viel Umsatz Google macht. Auf der anderen Seite muss man sagen, ein Glück, dass die so viel Umsatz machen, sonst sähe es nämlich nicht rosig aus für die Zukunft. Und zwar auch für die Zukunft des Internets. Ich möchte es jetzt nicht ganz nicht weiter vertiefen, so, aber definitiv steht natürlich in den nächsten Jahren einiges an Rechtsstreitigkeiten und Patentprobleme und so weiter und so weiter. Das wird sicherlich noch einiges an Geld kosten. Deswegen ist der Gewinn von 2,51 Milliarden Dollar dann doch notwendig. Ja, ja, also es ist wohlgemerkt Gewinn, ja, kein Umsatz. Umsatz ist wesentlich höher natürlich. Der liegt bei etwa 9 Milliarden US-Dollar. Also die Zahlen sind äußerst gut. Wie gesagt, die Analysten werden damit nicht zufrieden sein. Google kann damit zufrieden sein, auf jeden Fall. Einige Fakten und auch Gründe, warum zum Beispiel jetzt der Gewinn so hoch steigt, ist nämlich zum Beispiel, dass jeden Tag 550.000 neue Android-Geräte aktiviert werden. Ja, und das sind ja allen Trollen und ja, anderen Fanatikern zum Trotz, ja, sind es echte Aktivierung, denn jedes Google-Gerät, also jedes Android-Gerät, kein Google-Gerät, sondern jedes Android-Gerät hat eine eigene identifizierbare Nummer. Ja, da könnt ihr jetzt wieder Paranoia schieben, aber es ist eben so, und deswegen kann genau festgestellt werden, ob dieses Handy schon mal aktiviert wurde oder nicht. Und diese sind neue Aktivierungen. 550.000 neue Android-Geräte werden aktiviert pro Tag. Ja. Das muss man sich vorstellen, pro Tag. Und das ist absolut, das hätte wahrscheinlich niemand erwartet. Selbst die Android-Fans sind da überrascht worden von dem Erfolg. Und das ist auch ein Hauptgrund für die große Steigerung, die es da gegeben hat, nämlich 32% zum Vorjahresquartal. Das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Traumzahlen. Und ja, man kann da gespannt sein, wie es weitergehen wird, auf jeden Fall. So viel sich das jetzt auch anhört in der Branche, ist das erwartet worden, ja. Und ja, also es ist auch notwendig, wie ich schon gesagt habe, es ist notwendig für die Zukunft von Google, denn da wird noch einiges anstehen, und die können sich da nicht die Hände einfach reiben und sagen, ja, super, super, sondern da wird noch einiges anstehen an Rechtsstreitigkeiten etc. Was auch sehr gut gestartet ist für Google, das hat allerdings jetzt nichts mit den Quartalszahlen zu tun, zumal da noch sicherlich kein Umsatz davon generiert wird. Aber trotzdem bemerkenswert ist Google Plus mittlerweile, ich möchte es gar nicht weiter ausführen, haben wir ja schon letzte zwei Podcasts drüber gesprochen. Aber 10 Millionen User, 10 Millionen Benutzer sind registriert bei Google Plus. Ja, und das ist noch nicht mal gestartet. Das Projekt ist noch nicht mal gestartet. Ja, das sind alles noch über Einladungen. Dasselbe, also das Projekt selbst, da kann man noch nicht einfach so sich anmelden, sondern da muss man also wirklich noch eine Einladung bekommen. Und selbst die sind noch reguliert. Das heißt, man kann sich nicht zu jeder Zeit mit einer Einladung anmelden, sondern es gibt nur so und so viel Einladungen, die aktiviert werden pro Tag, pro Woche und so weiter. Und das Ganze ist also noch relativ exklusiv und es ist schon 10 Millionen Nutzer groß. Also es ist ein beispielloses, ein beispielloser Erfolg, würde ich mal schon fast sagen, ja, zumindest was die Benutzerzahl anbetrifft. Noch nie hat ein Social Network, inklusive Facebook, so schnell so viele Nutzer gehabt. Gut, hat nicht immer was zu sagen. Ja, es wird sich ja zeigen, wie viele Nutzer dann auch tatsächlich bleiben, wenn die Neugier verflogen ist. Dann wollen wir mal schauen. Dennoch sieht es schon ziemlich rosig aus und Google Plus ist auf jeden Fall von der Presse, von der Fachpresse schon mal äußerst positiv aufgenommen worden. Ganz im Gegensatz zu dem, würde ich mal sagen, Vorgänger Google Buzz. Das wurde ja von vornherein von der Presse zerrissen, obwohl das System eigentlich sehr, sehr gut ist bis zum jetzigen Zeitpunkt, wird sicherlich aber demnächst wohl eingestellt werden oder eben zu verschmelzen mit dem Google Plus, und ist ja eigentlich schon passiert. Im Prinzip ist Google Buzz obsolet geworden, das braucht man also nicht mehr. Und alle Funktionen wurden von Google Plus übernommen. Ja. Sehr schön. Also auf jeden Fall, das ist ein schöner Erfolg für Google mit diesem Google Plus. Und da können wir sicherlich gespannt jetzt mal abwarten, was die Zukunft da bringt, auf jeden Fall. Ja, gespannt abgewartet, hat man auch was herauskommt, oder wartet man noch, was herauskommt mit dieser, ich sag's mal, Murdoch-Affäre. Ja. Bei Murdoch denke ich immer an Murlock von diesem vom WoW. Aber in der Tat ist das nicht ganz so witzig, das Thema. Denn mittlerweile ermittelt sogar das FBI gegen News Corp, nehmen die ins Visier, und das bedeutet, da wird nicht nur jetzt in Großbritannien Murdoch auf den Zahn gefühlt, sondern auch eben in den USA. Und sicherlich wird es nicht lange dauern, bevor auch das bei uns dann passiert. Was ist passiert? Also der Murdoch Medienkonzern wird eben vorgeworfen, dass sie mit unlauteren Methoden, mit verbotenen, strafbaren Methoden teilweise sogar, an Informationen herangekommen sind, beispielsweise Telefone von den Opfern der Anschläge vom 11. September 2001, und deren Familien sollen angezapft haben. Also sie sollen da tatsächlich Telefone angezapft haben, das ist unglaublich. Und noch viel, viel mehr Zugriff auf Handy-Mailboxen beispielsweise, Aufzeichnung von Gesprächen sollen die sich besorgt haben, etc. Also eine Riesenpalette voll mit illegalen Machenschaften. Ja. Was mich so ein bisschen stört in der Presse, ist dieser Blick, was heißt in der Presse? Also sagen wir mal in den ganzen Beschuldigungen, ist, dass es eben hier, ja, dass daraus auch ein Strick gedreht werden kann, so wie berichtet wird. Der investigative Journalismus, ja, den muss es natürlich weiterhin geben. Und da muss auch bis an die Grenzen von dem gehen, was erlaubt ist. Sonst kriegen wir bald gar keine verlässlichen Informationen mehr, wenn man nur offizielle Pressemitteilungen drucken und hier nicht mehr auf Teufel komm raus recherchieren, dann sieht es ganz übel aus. Ne? Auf der anderen Seite sind natürlich solche kriminellen Vorgänge aufs Schärfste zu verurteilen. Und Das wird auch getan von allen Seiten her. Nur aufpassen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt und auf einmal der Presse quasi dann im Endeffekt durch die anstehenden Gerichtsverhandlungen, ja, die da sicherlich kommen werden, dann irgendwie den Zahn zieht und dass die dann als zahnloser Tiger irgendwie rumlaufen und gar nichts mehr machen können und nur schön brav das drucken, was irgendwelche offiziellen Stellen vorgeben. Ja. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Was da gemacht wird. Ich meine, es war ja schon immer so, dass guter Journalismus hart an der Grenze zum Illegalen war. Das war schon immer so. Und immer hat es Probleme gegeben, wenn zum Beispiel eine große Story aufgedeckt wurde mit rechtlichen Auseinandersetzungen. Sprich, die Zeitung wurde immer massiv bedroht und eventuell auch angezeigt und es wurde auch ermittelt und so weiter und so weiter. Nur eben die Presse Freiheit hat das da eben gedeckt. Nicht decken kann die natürlich, wenn klar gegen das Gesetz verstoßen wird. Abhören von Menschen ist natürlich etwas, das geht so nicht, ja, das kann man nicht machen. Aber es hat auch was ganz anderes ans Tageslicht befördert, nämlich wie rücksichtslos der Murdoch-Konzern überhaupt ist. Ja. Und da geht einem wirklich ein Licht auf, wenn man sieht, was da alles für Methoden angewendet werden und da ist auch dann die Vermutung nicht mehr fern. Also eigentlich hat man ja das schon immer vermutet, aber da liegt sogar nahe, dass selbst Unbeteiligte dann eben sehen, dass hier ein Meinungsmonopol gebildet wird, ohnegleichen. Ja, alle haben, ja, ich sag's immer wieder, alle haben Angst vor Google und das sogenannte Monopol, aber dass es solche Monopole schon ja, eben gibt. Ja, das in Form von eben so einem Konzern wie von Rupert Murdoch. Da wird es einem Angst und Bange. Im Prinzip sind da viele Medien gleichgeschaltet rund um den Erdball. Und was für eine Macht so ein Unternehmen dann hat, wird klar. Es werden immer mehr Sender auch gekauft. Durch den Skandal immerhin wurden jetzt die Verhandlungen über B-Sky B abgebrochen. Das hat aber noch nicht viel zu bedeuten. Die können jedenfalls diese Verhandlung immer wieder aufnehmen, wenn sich da wenn ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist. Also, nun ja, es war auch ein taktischer Schachzug. Die Politiker in Großbritannien haben ja den Mörderkonzern, also News Corp, ziemlich unter Druck gesetzt. Und deswegen war der Schritt eigentlich sogar gut, was Mörder gemacht hat. B-Sky B eben. Diese Übernahme komplett in den Wind geschlagen und damit auch vielen Politikern den Wind aus den Segeln genommen, weil die das gefordert haben. Ja, jetzt hat Rupert Murdoch das gemacht. Ja, und was sollen wir jetzt noch machen? Ja, also, na, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich muss allerdings auch sagen, auch wir haben hier in Deutschland unsere Murdochs. Und denen muss genauso denn, sag ich mal, den Garaus gemacht werden, wie hier diesem News Corp-Konzern. Auch bei uns im Fernsehsender haben Beteiligungen, oder beziehungsweise News Corp ist beteiligt an Fernsehsender bei uns. Aber schlimmer ist, dass auch bei uns solche Medienkonzerne geben, die eben eine große Marktmacht haben, schon fast eine Monopolstellung und diese auch dann teilweise auch haarsträubend ausnutzen. Also da gibt es ja die ja, sehr bekannte große deutsche Tageszeitung, ja, Boulevardblattmäßig und ja, was da an volksverhetzenden Sachen drinsteht, das ist haarsträubend, aber dennoch wird das einfach akzeptiert, weil eben da auch die Marktmacht ziemlich hoch ist. Es ist eben was anderes, wenn ein Blatt etwas schreibt, das von der Mehrheit der Bürger gelesen wird, oder eben ein Blatt, das nur relativ klein ist. Also ich sag mal, wenn manche linke Blätter, die jetzt wenig Auflage haben, wenn die sowas schreiben würden, wie diese Tageszeitung, diese bekannte, ja, dann würden jeden Tag die Polizisten die Tür eintreten und Razzia machen. Ne? Ah, also ich muss ganz klar sagen, da muss auch was dagegen gemacht werden. Solche Konzerne müssen unter die Lupe genommen werden. Und auch hier, wie gesagt, unsere Murdochs, ja, können da ruhig mal auf den Zahn gefühlt bekommen. Und ja, auch so diese Richtlinien, die zum Beispiel bei so einem Springer-Konzern genannt werden, könnte man auch mal überprüfen, ob das dann überhaupt noch unabhängiger Journalismus ist. Wer jetzt nicht weiß, worauf ich anspielen will, kann sich vielleicht mal bei Wikipedia informieren, was sie so alles in ihren Richtlinien drin haben. Und damit kann man eigentlich gar keinen unabhängigen Journalismus mehr machen, wenn man die transatlantischen Beziehungen beispielsweise über alles stellt. Ja. Nun ja. Okay, also auf jeden Fall, Qualitätsjournalismus heißt es immer, ja, das viel zitierte, ja, wir brauchen unseren Qualitätsjournalismus. Im Hintergrund Qualitätsjournalismus oft mit Betrug, Erpressung und Verschwörung handeln die da, ja. Ehrlich gesagt, das sind wir unabhängige Medien, ja, Blogger beispielsweise, durchaus lieber oder unabhängige Journalisten, die auch ihre Blogs quasi haben. Ja, man sagt ja immer die Blogger. Ja, sowas gibt es aber halt oftmals nur bei uns in Deutschland, dass es so in eine Schublade gedrängt wird. Denn auch professionelle Journalisten haben ihre Blogs, die können auch unabhängig sein. Ja. Und da kann man dann auch nicht mehr sagen, na gut, der schreibt alles ab. Nein. Mittlerweile werden in vielen Blogs mehr recherchiert, die sind näher an der Quelle als viele von diesem sogenannten Qualitätsjournalismus. Ja. Und vor allem holen die ihre Informationen dann meistens auch nicht mit illegalen Methoden, weil sie einfach auch gar nicht die Marktmacht dazu haben, so etwas zu tun. Schlimm ist das jetzt für die ehrlichen Journalisten, die bei ehrlichen Redaktionen arbeiten. Ja. Aber ehrliche Redaktionen, sagen wir mal, da direkt, ja, da gibt es nicht mehr viele. Das muss man ganz klar sagen. Nach diesem Skandal kann man sich an einer Hand abzählen, ja, wie viel vernünftige Verlage oder seriöse Verlage es noch gibt. Aber trotzdem tun mir diese Journalisten jetzt natürlich leid, denn die sind auch unter Beschuss jetzt quasi. Deswegen möchte ich das ausdrücklich erwähnen, dass der Qualitätsjournalismus einen Platz haben muss, also der richtige Qualitätsjournalismus. Dazu gehört sicherlich nicht so ein Boulevardblatt. Ja, das ist kein Qualitätsjournalismus, auch wenn man die ARD und ZDF dann kritisiert für eine App. Ja, lachhaft. Ja, da muss man eben mehr Qualität bieten und dann hat sich die App des Konkurrenten eben erledigt. Also die muss man halt erwähnen, dass diese Leute wichtig sind, wichtiger als die ganzen Redaktionen, ja, als die ganzen Newsorganisationen, die wahren Journalisten, die dahinter stehen, das sind die wichtigen Leute und denen rufe ich auch zu, wenn ihr denkt, eure Redaktion ist nicht seriös, dann geht raus, macht den Schritt ins Internet. Die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile da. Ihr seid die Journalisten, ihr habt die Fähigkeiten, nutzt sie notfalls auf eigene Faust. Ein Konzern oder ein Fernsehsender, der hier ja, eigentlich auch mehrfach hier angesprochen werden könnte von den Themen, die ich vorher genannt habe, ist RTL. Und die haben nämlich hier einen großen Kampf gegen die Zukunft geführt. Was soll das heißen? Es gibt verschiedene Online-Videorekorderdienste und RTL hat da gedrängt darauf, dass das verboten wird, dass also RTL, das Programm RTL, nicht in diesen Online-Videorekorderdiensten aufgezeichnet werden darf. Das hat jetzt das Oberlandesgericht, was war das? Das Oberlandesgericht. Moment, Moment, Moment. Ja, das Oberlandesgericht Dresden hat das jetzt entschieden. Eine Revision wurde nicht zugelassen gegen das Urteil, weil es bereits schon vom Bundesgerichtshof verhandelt wurde und die haben quasi das Urteil des oder die Sache wieder an das OLG Dresden zurückgegeben. Damit ist es zum Beispiel Safe TV erlaubt, das Programm von RTL aufzuzeichnen, denn es gibt keinen Unterschied, ob man jemand damit beauftragt, ein Programm aufzuzeichnen für einen selbst, ja, oder ob man das selbst macht. Das kann und darf nicht unterschieden werden, ja. Und somit gibt man eben technisch dem Anbieter Safe TV die Anweisung hier, das Programm bitte aufzeichnen, ja. Und dann kann man sich das Programm eben herunterladen und nur dann kann man sich das herunterladen, wenn man die Aufzeichnung auch tatsächlich veranlasst hat, wenn man also den Auftrag gegeben hat. Damit ist rechtlich alles abgesichert. Da kommt jetzt dieses Oberlandesgericht Dresden eben zu diesem Schluss und deswegen ist das ein großer Sieg für den Online-Videorekorder für die Zukunft, denn, sind wir ehrlich, auch hier, auch die Videorekorder finden ihren Weg in die Cloud. Das haben die schon gemacht. Also die Online-Rekorderdienste blühen da richtig schon auf. Ein großer, der Online-TV-Rekorder.com, hat Deutschland natürlich wegen diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten verlassen und macht eben jetzt das Geld in einem anderen Land. Dann gibt es auch weniger Restriktionen im Prinzip. Die Nutzung ist legal, ja, also nach allem, was man weiß. Und die tun sich auch eben jetzt großer Beliebtheit erfreuen. Ganz klar, man hat einen Vorteil, man gibt einfach, man programmiert quasi die Sendung relativ komfortabel, jedenfalls komfortabler als bei den meisten Videorekordern, die man daheim hat oder DVD-Rekordern. Und dann kann man sich die Sendung, nachdem sie ausgestrahlt wurde, herunterladen und hat die dann eben zum Ansehen auf der Festplatte. Das machen immer mehr Menschen, vor allem wenn sie den Computer an dem TV angeschlossen haben. Und da kann man richtig schön das nutzen. Und es ist wesentlich, sag ich mal, besser, wenn man eine schnelle Leitung hat, als jetzt das Ganze zu programmieren bei sich daheim. Vor allem, weil man auch mehrere Sendungen aufzeichnen kann. Ja. Und ja, man hat sie eben auch nicht nur daheim, sondern man kann eben dann die Sendung beispielsweise auch unterwegs von seinem Tablet aus herunterladen und dann eben anschauen. Und das macht dann eben wesentlich mehr Spaß. Das ist die Zukunft. Und ja, so Firmen wie RTL oder so Sender wie RTL müssen das eben noch begreifen, ja, wie das abläuft. Und dass sie die Zukunft eben nicht aufhalten können. Und entweder gehen sie mit oder sie gehen unter. Bei RTL habe ich mir das vielleicht schon öfters mal gewünscht, aber sie ja, haben natürlich auch einen riesen Kundenkreis, ganz klar, so ähnlich wie eben dieses vorhin zitierte Boulevardblatt, ja. Leichte Kost eben, ne? Hirnaufweich ist immer beliebt, anscheinend. Und deswegen kommen die natürlich da gut an, aber für die Leute, die eben das dann auch sehen wollen, sind ja auch manchmal, muss man auch sagen, schöne Serien, beispielsweise abends zu sehen auf RTL und die kann man jetzt eben legal mit Safe TV oder anderen Online-Videorekordern, Cloud-Videorekordern eben sehen. Sehr schön, danke, OLG Dresden, ein richtungsweisender Schritt. Und ein richtungsweisender Schritt hat auch jetzt der WDR unternommen. Da gab es ja diesen Streit, ich habe es eben schon mal erwähnt, so Privatsender gegen Tagesschau-App, ja, eine unglaubliche Farce, was da abgeht. Die Privatsender argumentieren, sie hätten keine Chance, weil ja die App mit GEZ Mitteln programmiert worden wäre und man könnte sowas selbst nicht finanzieren. Alles Humbug. So eine App, ja, ist in einer Woche hingeklatscht, wenn nicht noch früher. Ja. Und dann hat man die. Das zeigt auch, NTV ist ja auch privat, hat ja auch eine schöne App, ja, kostenlose. Also es funktioniert, wenn man nur will. Ja. Wenn man natürlich seine Paywall hochziehen will und die Informationen nur noch gegen Bares im Internet verbreiten will, dann mag das vielleicht ein Argument sein, aber da kann ich sagen, tut mir leid, Zug verpasst, Internet ist schon hier, das könnt ihr vergessen. Und deswegen haben natürlich auch so eine App wie die Tagesschau nicht nur eine Berechtigung, sondern ich finde, es ist sogar Pflicht. heutzutage sind die GEZ-Zahler eben auch im Internet. Man muss ja auch für einen PC mit Internetzugang bereits GEZ-Gebühren zahlen. Dann möchte ich auch, dann habe ich das Recht, diese Informationen von den Öffentlich-Rechtlichen auch übers Netz zu empfangen. Ja? Ganz klar, sonst zahle ich nicht. Ja, ganz klar. Und somit ist diese Argumentation natürlich von den Privatmedien hier vollkommen sinnlos. Im Gegenteil, ich würde mich als Zuschauer beschweren, wenn die Tagesschau keine App im Angebot hätte. Und ja, also auch die Android-App funktioniert ja wunderbar. Und wenn eben RTL oder sonst irgendjemand, ich weiß nicht, RTL war es glaube ich nicht, es waren Printmedien, ja. Wenn eben dann so verschiedene Verlage der Meinung sind, dass sie ungerecht behandelt sind, behandelt worden wären, dann sollten sie vielleicht mal einen Experte befragen und der macht denen für ein Apfel und Ei so eine App innerhalb von ein paar Tagen und dann können auch sie ihre Angebote ins Netz bzw. in den App Store stellen. Aber naja, okay, was soll's. Die werden es nie lernen anscheinend und deswegen werden sie auch ganz große Probleme in der Zukunft kriegen. Sie haben ja jetzt schon Probleme, offenbar, sonst wäre das Geheule nicht ganz so groß. Ja, ich glaube, das gab es bisher noch nie, dass die Privatsender geheult haben, weil doch die Öffentlich-Rechtlichen so weit voraus sind und sie ja keine Chance mehr hätten. Das ist ja schon Armutszeugnis. Ich dachte immer, die Privaten wären die Offenbarung und es wäre alles viel besser, seit es die Privaten gibt, ja. Aber wenn man das so hört, kann man dann dran nochmal zweifeln, ja, dass es so ist. Ja, dann gab es noch was Interessantes. Die Meldung hätte ich jetzt fast übersprungen wegen dem Ganzen, was ich da erklärt habe, warum sowas ist. Also der WDR, der hat jetzt nämlich einen Schritt gemacht und der liefert keine Inhalte mehr an die WAZ-Mediengruppe. Ja, die WAZ-Mediengruppe ist nämlich einer von denen, die sich beschwert haben darüber wegen dieser Tagesschau-App und die haben aber von dem WDR immer kräftig Material bekommen und der WDR liefert jetzt eben kein Material mehr. Fertig. Die Geschäftsbeziehungen sind damit beendet und die WAZ kriegt dieses Informationsmaterial eben jetzt nicht mehr. Da haben sie natürlich wieder geheult. Ja. So dauern das und überhaupt. Ja, dann soll man halt nicht die Hand beißen, die einen füttert. Ja, ich finde, es ist ja selten dämlich, wenn man hier klagt bzw. sich beschwert über eine App von einem Konkurrenten wegen, ja, da hätte man ja keine Chance mehr, wenn die ja Informationen kostenlos anbieten. Tja, jetzt kriegen die Informationen auch nicht mehr, jetzt können die auch diese Informationen nicht mehr verkaufen. Ich finde das ganz richtig, denn schließlich haben die Öffentlich-Rechtlichen auch diese Informationen recherchiert und bekommen mit den Mitteln der GEZ. Und somit haben die natürlich auch die Verwaltungsaufsicht über diese Inhalte, die sie selbst recherchieren und die müssen die nicht an die WAZ nochmal verkaufen. Im Gegenteil eigentlich. Das finde ich ja als Zuschauer auch wieder sehr seltsam, wenn ein öffentlich-rechtliches System etwas verkauft, was eigentlich ja schon bezahlt ist durch die GEZ-Gebühren, nochmal an einen Konkurrenten verkauft, dass der eben das nochmal anbieten kann, eventuell sogar gegen Geld. Also hier auch hier ein konsequenter Schritt. WDR liefert keine Inhalte mehr an die WAZ. Bravo WDR. Pech gehabt WAZ. Ganz einfach, so ist es. So, CERN hat auch was Interessantes getan, weil die das ganze Geheule über wir wollen ja Kohle mit möglichst allem machen, mit möglichst jedem Schrott. Ja, auch CERN, das Forschungszentrum, steuert hier dagegen und bringt die Open Hardware License 1.1 heraus. Das ist sozusagen die Open Source Lizenz für Hardware. Ja. Hier Wahnsinn, auch sehr schön. Damit gibt es Baupläne, Platinen-Layouts und so weiter und so weiter. Eben in einem freien Angebot sozusagen, ja. Das heißt, jeder darf das nachbauen, jeder darf diese Schallpläne, Entwürfe und technischen Zeichnungen und so weiter verwenden, ohne dass er Angst haben muss, da irgendwie eine Klage dann um den Hals zu kriegen, sondern die sind frei verfügbar. Also auch jetzt hier im Hardware-Bereich langsam der Open-Source-Gedanke kommt da langsam hin und das finde ich sehr gut, dass es gerade so ein Unternehmen oder was heißt Unternehmen, so eine Forschungs Anstalt wie das CERN macht, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Und das zeigt eben auch, dass solche wissenschaftlichen Institute doch wirklich oder Projekte wirklich notwendig sind. CERN hat die uns ja auch, muss man auch sagen, das Web gebracht. Ja, genau, informieren, das war so. Auch wenn es jetzt heißt, nein, nein, nein, nein, da war das nicht, nein, nein, doch. So war es, sorry. CERN, die haben das gemacht. Ich glaube, es war damals sogar wegen der Entwicklung und dem Betrieb des Daisy-Teilchenbeschleuniger, wenn ich das richtig weiß, genau. Und auch hier jetzt mit dem Large Hadron Collider waren natürlich dann wieder sehr viele Probleme zu bewältigen. Und man sieht eben offenbar, dass in der Wissenschaft diese Probleme am besten zu bewältigen sind, wenn eine offene wenn es eine offene Plattform gibt, die das Zusammenarbeiten ermöglicht, ohne dass man sich auf irgendwelche rechtlichen Krücken hier stützen muss, ja, sondern Wissenschaft darf nicht durch Restriktionen, durch Patente, durch Verbote, Lizenzen und so weiter eingeschränkt werden, sofern das natürlich die Sicherheit nicht einschränkt. Und das ist durchaus hier ein tolles Beispiel und ich hoffe, dass das sich auch auf breiter Front dann durchsetzen wird und auch andere Firmen dann auf diesen Zug aufspringen wird. Übrigens auch Google mit Android hat das ja auch getan. Auch die haben die Hardware-Spezifikation, die Schnittstellen-Spezifikation von Android freigegeben. Ja, auch hier gibt es eine offene Hardware-Plattform. Und es scheint langsam, aber sicher so eine Art Trend zu geben, dass endlich auch offene Hardware gibt und nicht nur offene Software. Das ist schön zu hören. Und weil wir gerade bei offener Software sind, Open Source Software, für die Geocacher habe ich noch eine freudige Mitteilung. Das Programm cGeo oder c-Doppelpunkt-Geo für Android, das ist jetzt als Open Source Version verfügbar. Hintergrund war der Entwickler, der ursprüngliche von c-Doppelpunkt-Geo, konnte es mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, für eine Plattform wie geocaching.com eben etwas anzubieten, was diese Plattform quasi noch unterstützt. Zumal er auch ganz starke, ganz große Probleme mit geocaching.com gegeben hat. Geocaching.com bedroht sogar User, ihren Account zu sperren, wenn diese Software c-Doppelpunkt-Geo einsetzen würden. Das offizielle Programm von geocaching.com ist allerdings sein Geld offenbar nicht wert. Die Beschwerden sind sehr, sehr hoch, kostet über 7 € und cGeo ist kostenlos erhältlich und cGeo bietet we wesentlich mehr Funktionen, unter anderem Offline-Caching, das bedeutet, dass man sich die Caches in den Speicher des Handys laden kann und dann auch die ganzen Beschreibungen, Bilder etc. und Logs angucken kann, ohne dass man eine Verbindung ins Internet hat. Es ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Funktion, da man oft eben im Wald und in der Pampa hier kaum oder nur schlechte Verbindung hat. Deswegen ist das ein Muss. Ja, dann ist die Suchfunktion und die Navigationsfunktion zu den Caches auch wesentlich besser als bei der offiziellen geocaching.com-Applikation. Und deswegen ist das das beliebteste Programm. Auch wenn es laut geocaching.com verboten ist und der Entwickler eben jetzt diese Entwicklung eingestellt hat, beziehungsweise einstellen wollte. Er hat das jetzt als Open Source freigegeben, so dass es eben von der Community noch gewartet werden kann. Er selbst, der Programmierer, und das ist schon sehr aussagekräftig, hat sogar das Geocaching als Ganzes auch an den Nagel gehängt, weil es natürlich keine, sage ich mal, große Alternative zu geocaching.com gibt. Das Einzige, was jetzt momentan in den Startlöchern ist, ist das opencaching.com, nicht zu verwechseln mit der opencaching.de-Geschichte, beziehungsweise opencaching, was ist das, opencaching.de? Ja, opencaching.de, genau. die hier bei uns mit mit verschiedenen Jugendverbänden, glaube ich, auch dem Pfälzer Waldverein, wenn ich das richtig weiß, bin da nicht mehr ganz so orientiert, zusammenarbeiten, denn da, was da das Wort Open zu suchen hat, opencaching.de, das weiß ich auch nicht, ja? Weil Open heißt ja eigentlich nicht nur kostenlos, sondern das heißt auch, man hat einen offenen Umgang mit den Benutzern. Das ist jedenfalls bei opencaching.de nicht der Fall, definitiv nicht. Da ist man ja bei geocaching.com noch besser aufgehoben. Und da gibt es eben opencaching.com. Und das ist ein Dienst, der zusammen mit Garmin gemacht wurde. Und da gibt es auch eine Android-App dafür, ich glaube auch eine iPhone-App. Und da ist dann eben viel, viel besser das Ganze gehandelt. Auch die Navigation ist gut, die Beschreibungen sind super gut gemacht. Hier auf dem Handy, alles hat Hand und Fuß. Allerdings, es gibt ein großes Problem, wie bei allen anderen Datenbanken außer geocaching.com. Es gibt viel zu wenig Caches. Die Caches sind einfach alle bei geocaching.com und fertig. Ja, das muss man ganz klar sagen. Und das ist eben der Riesennachteil. Wer geocachen will, kommt an geocaching.com nicht vorbei. Und deswegen hat der Entwickler eben das da tatsächlich sein Hobby da aufgegeben. Schade. Soweit bin ich noch lange nicht. Also geocaching.com ist gar nicht mal so schlecht, muss ich auch sagen. Ja, auch wenn hier diese Gebaren gegenüber c.geo überhaupt nicht schön sind, so muss man doch sagen, ja, was soll's, ja. Und die machen schon einiges und Events und alles Mögliche und bieten auch Trackables an. Also ich finde es schon ganz, ganz toll, was geocaching.com da macht. Ich habe jetzt keinen Hass auf geocaching.com, nur so ein paar Sachen. Die Premium-Caches, die sind mir ein Dorn im Auge, dass man also zahlen muss, um bestimmte Caches überhaupt sehen zu können, die Koordinaten sehen zu können. Das ist mies, das ist schlecht, ja, das gehört sich nicht sowas. Und natürlich dieses Gebaren gegen c.geo, so Software, ja, wie eben c.geo, das ist wirklich schäbig und das nimmt einem auch ein bisschen die Lust an Geocachen, wenn man sich damit beschäftigt. Schade. Gut, das muss ich sagen, was? Dann ja, schon wieder für heute. Ich mache es kurz und schmerzlos, das Ende. Ja. Weil es ist alles gesagt. Ich kann kaum noch sprechen. Irgendwie mein Hals ist trocken hier. Ich muss mal hier einen Schluck nehmen. ich hoffe, es waren ein paar nützliche Sachen dabei für euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinschaltet. Wenn ihr mir Kommentare hinterlassen wollt, wenn ihr mir eure Meinung sagen wollt, Vorschläge habt oder Informationen zusätzlich über so ein Thema, dann bin ich immer heiß drauf, davon zu erfahren. Ihr könnt mich erreichen unter Twitter @Rio. Ihr könnt mich erreichen unter Google Plus, Rio Cook. Unter Facebook könnt ihr mich auch erreichen unter Rios Page. Und ihr kriegt auch mich über das Begleitblog, über den Feed quasi vom Podcast. Das ist mir immer am liebsten. Da könnt ihr auch in die Kommentare posten. Das ist wochensicht.thenetcasts.com. Immer die Mehrzahl beachten, thenetcasts.com. Und ja, das kriegt ihr mich. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und tschüss.